Herzlich willkommen zum Z-Geist, heute mit Eckhard Breitschuh. Hallo! Mit Stefan Dinter. Einen schönen guten Tag aus Stuttgart. Und meiner Wenigkeit Sascha Trau. Hi Sascha. Hi. Hi Eckhard. Hi Stefan. Eckhard, deine Tochter ist in Chicago? Hä? Nein, wieso in Chicago? Wieso in Chicago? Warum? Wie kommst du da? Die hatte irgendwas auf Facebook gehabt. Ach, das ist ja nun schon lange, lange. Aber in wie vielen Filmen hat Lotte mittlerweile mitgespielt? Weil dauernd, wenn ich den Fernseher anmache, Lotte! Irgendwie. Ich weiß es doch nicht, ey, Mann. Oh. Wir will das doch nicht wissen. Ich weiß nur, dass sie jetzt für den Gunter Strack Nachwuchspreis nominiert ist. Für ihre Rolle in Pazzi Leuruf 111. 10, 12, 10, 110, 110. Polizeiruf 110. Gibt es da eine Hamburger Version von oder hat sie dem. Oder was? Aber wie Günther Strackpreis, da kann ja eine Person gar nicht ausreichen. Von Lotte brauchst du vier. Würde ich denken. Ich hatte neulich tatsächlich ein Stück von Die Päpstin gesehen. Tatsächlich eingeschaltet in Lotte gesehen, gedacht, ach, das hat Lotte ja ganz gut gemacht. Dann habe ich später nochmal eingeschaltet und habe gedacht, so, aber der Rest war voll scheiße. Ich konnte es nicht gucken, tut mir leid. Das war nix. Was machen wir heute? Also ich habe ein bisschen was zu erzählen, es ist sogar ein bisschen weiter gestreut. Also es ist zwar ein Thema, aber es kommen so drei Sachen drin vor. Es klingt ach du meine Güte. Das klingt nach einem langen Podcast. Ich habe das auf den 24. gestellt und Facebook sagt, ja, das ist auf dem 24. und da steht jetzt 23. Das sagt Eckarts Ohr. Ja, ach du Dreck mit. Aber heute ist doch der dritte. Ich muss jetzt sofort hier aufhören, das ist jetzt zum Kotzen. Ja, das sehen wir durchaus genauso. Ja. Ihr kotzt auch schon. Ja. Na, nur oh, gut, ich meine, unsere Zuschauer wissen ja nicht, dass wir behind the scenes quasi schon seit einer halben Stunde zugucken, wie du versuchst, eine dein einzige Veranstaltung in Facebook hinzuposten. Ja, weil ihr so doof seid. Denn dass ich schuld bin, kann ja nicht sein. Ja? Nee, das ist klar. Ich war neulich wir hatten ja gerade einen Feiertag irgendwie, 1. Mai, und ich war auf dem Kinderspielplatz mit dem Kind und habe dann festgestellt, dass andere Eltern sind genau wie andere Autofahrer. Keiner von denen kann das, nur ich. Das war furchtbar. Das stimmt. Die sind alle so doof, echt wahr. Die sollten auch alle keine, naja, ist ja wurscht. Was soll's auch, ne? Aber man kann sich schon denken, wo es hingeht. Ja, na gut, also, dann kann ich. Ja, mach du mal. Aber ich muss jetzt nochmal hier Coram Publico fragen. Kommt denn die schöne Frau Fern heute gar nicht dazu? Also wir hatten gehofft, dass sie kommt. Wir hatten ja, sie mit allen Informationen gespeist, die sie bräuchte, aber. Sascha und ich haben sie sogar Montag noch persönlich getroffen, deshalb. Ja, und ihr das gesagt ins Ohr direkt. Was hatte sie denn da zu sagen? Ja, super. Ich weiß nicht, ich höre immer nicht zu, ich gucke sie immer nur an. Oh, weia. Und das hören doch jetzt wieder. Ach Gott. Sie war d'accord. Ich ging davon aus. Aber mein Gott, wer weiß, was in Berlin gerade los ist. Lawinen, ja, Winter. Ja, da Winter. Da werfen die sich die Häuser um die Ohren oder so. Ja. Das fällt ein Stück Mauer um, dann wird gleich eine Demo. Ach so, stimmt. Ja. Ja. Ich vergesse das immer. Macht das da noch irgendjemand, diese ersten Mai-Festspiele oder nur die Australier? Ich weiß nicht, machen die Australier das? Also ich sehe immer nur, dass die Australier haben doch in Berlin immer diese Pub-Crawl-Tours und sowas. So durch. Also hier das sind ja auch Engländer. Dieses Jahr, glaube ich, quasi nichts. Es war halt eine gewisse Polizeipräsenz, aber mehr habe ich nicht mitbekommen und auch keine Berichterstattung. Obwohl die Taz diesmal extra einen Live-Ticker aus Berlin und Hamburg. So weit sind wir schon. Ist, ja, wenn du mal sowas einrichtest, dann passiert garantiert nichts mehr. Ja. Der Taz berichtet vom Frontverlauf. Dennis Yüksel auf den Barrikaden. So in der Art, ja. Du und deine Taz. Ach, ich und wobei, ich muss ja sagen, dass der Spiegel, also die Taz versucht ja immer irgendwie die Bildzeitung zu sein, aber der Spiegel holt stark auf gerade. Ja? Ja, ja. Den Spiegel habe ich schon immer ungern gelesen, insofern. Ja, der Spiegel ist mittlerweile der Fokus irgendwie. Die hatten noch neulich dieses Titelbild Kim Jong-Bum, der Irre aus Nordkorea. Irre. Das ist schon Titanic-Niveau. Nee, Titanic wäre da vielleicht noch ein Stritt. Noch lustiger, ja. Aber es ist halt schlecht gemacht. Ja, oder wie der Schwabe sagt, gut gemeint ist schlecht gemacht. Ja. Ja. Gut, also Sascha, komm jetzt, erzähl du doch mal da. Good paved with good intentions. We heard of that. Also ich mag ja immer Computerspiele, die mir Spaß machen, aber bei denen ich auch was lernen kann. Da habe ich tatsächlich was ganz Drolliges gefunden, was eigentlich so eine perfekte Mischung ist. Ich muss ja sagen, ich möchte eine Online-Petition starten, dass das Wort drollig wieder öfters benutzt wird. Das ist eins von diesen Worten, die nicht oft genug gesagt werden. Okay, auf jeden Fall heißt das Ding Kerbal Space Program. Gibt es für Linux, Mac und PC. Mhm. Und ist so eine Art, ich würde es mal sagen, Lego im Weltraum. Also du kannst tatsächlich, du hast da so eine Art Hänger, wo du deine Rakete basteln kannst. Und je nachdem, wie du die zusammenbastelst, startet die auch nicht wirklich oder explodiert irgendwie, während sie fliegt oder sonst irgendwas, was super lustig ist. Und was auch das Ganze so natürlich auf so ein vereinfachtes physikalisches Modell, was aber natürlich auf der Wirklichkeit beruht. Aber du hast auch so kleine Kerbals, also das sind so kleine grüne Figuren mit Haaren oben drauf. Das sind deine Astronauten, die du dann aus Versehen in die Luft sprengst. Das Schöne an dem Spiel ist, dass halt Scheitern dazugehört. Also es ist nicht so wie bei der NASA, wo du so exakte Sachen kalkulieren musst, sondern du machst es immer so Pi mal Daumen und es kann halt passieren, dass du dann auf dem Mond landest und merkst so, ich habe den Sprit für zurück vergessen. Oder so Sachen. Oder du bastelst irgendwie eine Rakete zusammen und willst dann irgendwie den kleinen Körbel aussteigen lassen und merkst, oh, ich habe da irgendwie so einen Spritkanister vor die Tür gebaut, er kommt nicht raus und so Zeug. Und das ist eigentlich so der große Spaß an einem Spiel, dass du so viel planen musst und das auch dieses Ding, wenn du zum Beispiel diese Startrakete zusammenbaust, da kommst du schnell in diese Problemlage, die halt die echten Raumstationsleute auch haben, dass du einfach mehr Power nach oben brauchst, dafür brauchst du aber mehr Sprit und mehr Sprit heißt wieder mehr Gewicht. Das heißt, da bist du ständig in diesem Hin und Her, um da so die richtige Gemengelage zu finden, irgendwie. Mhm. Und das Schöne ist halt, da du halt alles selbst zusammenbauen kannst, ist halt echt interessant, wie sich das Zeug dann auswirkt, was du dir vorher so schön ausgedacht hast, wenn es dann im Einsatz ist und so Zeug. Und am Anfang war das ein Spiel, wo du einfach nur eine Rakete gebaut hast, die halt vielleicht hochgeflogen ist oder mal zur Seite oder nicht oder explodiert ist. Und heutzutage die haben so ein ganzes Sonnensystem nachgebaut. Und also die Community bei dem Spiel ist auch riesig groß, weil es natürlich so alle Physiker und Mathematiker und sonst irgendwas, die sich schon immer dafür interessiert haben, anspricht. Vor allem auch mit diesem selber bauen. Das ist ja immer eine tolle Sache, weil man dann so seine Konstruktionen gegenseitig sich zeigen kann. Und du liest da halt auch öfter von irgendwelchen Familienvätern, die dann so ihren Kindern quasi Weltraumflug beibringen. Weil du hast, also in dem Spiel ist es relativ vereinfacht. Du kommst dann halt vielleicht in den Orbit oder nicht. Und dann hast du auch so eine Map, wo du deinen Orbit siehst. Und dann hast du so eine Art Orbit-Justierungstool, wo du an einem gewissen Punkt ein Manöver quasi vorausplanen kannst. Na, da kannst okay. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Stern, wo du halt dann deinen Orbit verändern kannst, größer, kleiner ziehen kannst. Mhm. Und dann fliegst du ja auf deinem Orbit rum, kommt irgendwann dieser Punkt, wo du das Manöver geplant hast. Und dann gibst du dir an, wie viele Sekunden, bei welcher Geschwindigkeit du den Sprit verbrennen musst, damit du halt dieses Ding einleitest. Das klingt jetzt komplizierter, okay, als es ist, aber dadurch können halt auch selbst Kinder sowas machen und zum Mond fliegen und so, können es auch verstehen. Und also sagen wir mal so, was heißt Kinder? Ich habe es dann auch endlich mal verstanden, wie das funktioniert. Und das macht schon richtig viel Spaß. Ich bin dann auch, ich habe glaube 8-mal versucht, auf dem Mond zu landen. Das Schönste, wenn man als ich dann näher rankam und nicht immer gleich zerschellt bin, war es so, dass ich meine Landestützen habe ich einfach mal abgerissen und sonst alles auch weg. Es kam nur diese Kugel, was der eigentliche Satellit ist, war das nicht auf dem Mond. Houston, wir haben ein Problem. Ja, und man muss dazu sagen, dass das Spiel noch nicht ganz fertig ist. Also die sind noch ein bisschen am Rumbasteln irgendwie. Das heißt, mit jedem Update kommt was Neues dazu. Also beim letzten Update waren jetzt verschiedene Reifensätze drauf, wo du deinen Moon Rover basteln konntest. Okay. Und sorry, kannst du es nochmal von vorne sagen? Naja, aber was ich halt auch interessant fand, also der eine hat gemeint, weil seine Tochter fand das Spiel so toll und hat gemeint, nein, ich kaufe dir keine Lizenz für das Spiel, weil das gibt's nur online. Nur wenn du dich damit so weit beschäftigst, dass du auf dem Mond landen kannst. Aber ich baue dir nicht die Rakete, ich helfe dir nur so weit, du was du wissen musst. Mhm. Und tatsächlich hat er dann irgendwann Wochen später gepostet, ja super, sie hat es geschafft, war ultra stolz auf sich. Und dann war ein anderer Vater, der hat gemeint, dass sein Sohn ihm dauernd, weil da gibt's ja so ein Sternensystem. Also der Mond heißt Demün. Und dann haben die so andere Namen einfach und der Sohn weiß, dass da noch mehr Planeten in diesem System ist, als da eigentlich drin sind. Erzählt ihm immer dann von den Planeten, die es geben müsste. Ah, okay. Schon fast eerie irgendwie. Na, auf jeden Fall hat mich das total in den Bann geschlagen, weil es einfach so simpel gemacht ist, aber trotz allem so diese realistische Auswirkung hat. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen auf YouTube schlau gemacht, weil da gibt es halt immer kleine Dokus zu finden. Und da habe ich was absolut Tolles gefunden. Und zwar heißt die Serie When We Left Earth. Mhm. Kennt vielleicht niemand. Also es ist eine tolle Serie, weil das ist die erzählt das Raumfahrtprogramm der Amerikaner nach. Mhm. Allerdings mit 95% Archivmaterial. Und das in HD. Gibt es alles komplett auf YouTube. Und das ist der Hammer. Weil das Einzige, was heutzutage gedreht ist, wenn du halt die Leute von damals halt vor der Kamera siehst, die jetzt halt älter geworden ist, was immer sehr schön ist, da siehst du halt so die 60er-Jahre-Aufnahmen, da steht dann irgendwie John Glenn und dann Schnitt und dann siehst du auch John Glenn, wie auch, ich glaube 2008, dass es gedreht aussah und so. Mhm. Und, aber dadurch, dass es halt komplett aus hervorragend abgescannten Archivmaterial besteht, ist absolut, das nimmt dich absolut in den Bann. Mhm. Gestern habe ich zum Beispiel die Folge gesehen, als sie dann auf dem Mond gelandet sind. Und das war so, ich meine, ich bin ja viel zu spät geboren und man sieht es eigentlich auch so nicht mehr, sondern man weiß halt, es wurde im Fernsehen übertragen oder sonst irgendwas. Aber durch diese Dreiviertelstunde, die das erzählt wurde, also konnte ich das so ein bisschen nachempfinden, wie das damals gewesen sein muss. Mhm. Und das ist echt eine tolle Sache, kann man einfach mal auf YouTube gucken, When We Left Earth. Das ist echt super gemacht. Also was mir auch gefällt, ist einfach, dass die hatten ja auch ein paar Probleme einfach zu lösen. Also zum Beispiel, die hatten dieses Gemini-Programm. Mhm. Da wollten sie zwei Leute mal ins All schießen und hatten dann 5 Raketen gebaut, wovon 4 explodiert sind. Vor allem das Schöne ist, wenn du dann eine Weile bei Kerbal Space Program gespielt hast und gesehen hast, was Raketen alles machen können nach dem Start und dann guckst du diese durch und denkst so, hey, kein großer Unterschied. Ich habe auch schon mal Looping gedreht in dem Ding. Ja. Und dann haben sie irgendwann mal 2 Raketen nacheinander gebaut, die nicht explodiert sind, haben sie gemeint, okay, jetzt haben wir's. Jetzt schießen wir 2 Leute in den Orbit. Ja. Aber es ist schon interessant, vor allem auch in der ersten, also die zeigen es halt von ganz Anfang an, wo sie eigentlich nur gehört haben, okay, die Russen haben den Mann ins All geschossen, dann kommt Kennedy vorbei und sagt, wir fliegen in 10 Jahren zum Mond, alle so, upsi. Wir können nicht mal einen ins All schießen und so die ersten Erfolge und so. Und es ist halt schon super interessant nachzuvollziehen, weil die sind ja, glaube ich, alle 6 Wochen dann ins All geflogen und so. Das war so eine richtige Maschinerie, die da anlief. Und die sind ziemlich oft da hoch, ja. Ja, weiter gesteigert. Und weil halt Kennedy diese 10 Jahre vorgegeben hat, hatten die halt auch super Hummeln im Arsch. Ja, also das, und wahrscheinlich eine relativ gute Finanzierung dann auch auf einmal. Gehe ich mal von aus. Also vor allem, wenn du mal, ich finde es halt geil, wenn du mal in einem Auto gesessen bist, was so in den 60ern gebaut wurde. Dann siehst du, wie die Leute zum Mond fliegen. Ist, ich meine, deine Uhr hat wahrscheinlich mehr Prozessorkraft als die Rechner damals. Und so. Also ich habe neulich, ich habe tatsächlich letzte Woche irgendwie zufällig im Fernsehen in Apollo 13 reingeschaltet und so ins letzte Drittel und war fasziniert, dass der Film tatsächlich so spannend ist, dass nach einer Minute ich das bis zu Ende sehen wollte, wie die da wieder runterkommen. Und wenn du dann so anguckst, spannend, wie die, ja, stimmt, ja. Ja, irgendwie schon. Also man kann das so nachvollziehen irgendwie. Du kannst natürlich Tom Hanks nicht leiden, gehe ich mal ganz fest von aus. Nee, Tom Hanks mag ich wirklich ganz gerne. Ich mag alle Schauspieler da drin wirklich gerne. Das ist einer von diesen Filmen, die, also da ist Kevin Bacon mit drin und Bill Paxton. Die drei Jungs sind prima. Also Hanks ist einer von den Leuten, die ich eigentlich von diesen großen Stars in Amerika wirklich am liebsten mag, obwohl ich fast keinen Film mehr mit ihm geguckt habe. Weißt du, warum der da gecastet wurde? Nee. Weil die haben halt gemeint, okay, er sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Astronaut, aber jeder mag Tom Hanks. Und jeder natürlich will, dass er wieder zurückkommt. Echt? Ja, natürlich. Deswegen musste Ed Harris unten bleiben und Gary Sinise. Weil die beiden sagt jeder so, ach, ich weiß nicht, vielleicht. Ich mein, aber Ed Harris zum Beispiel, große Klasse in dem Film. Ja, ja. Als vor allem, wenn du den siehst, den erkennst du sofort wieder in der Doku. Also die echte Person. Die echte Person, weil er diese weiße Weste anhat. Genau. Das ist schon ewig her, aber die haben ja dann irgendwie Ground Control bastelt die ganze Zeit den Kram nach. Irgendwie. Ja. Die Jungs haben das da oben, was können sie draus machen? Sie haben ja, der muss alles anmachen, aber darf nicht über 20 Ampere Strom kommen, weil in dem Moment schaffen sie es nicht richtig in den Orbit. Und du guckst dir dann so die Instrumente an, die da sind. Es sieht halt aus wirklich wie so ein an der Wand festgeschraubtes Telefon, das Zeug irgendwie. Und ich hatte einen Bericht über, da ging es um Computerspeicher vor ein paar Jahren gesehen. Und dann haben die gesagt, dass die gesamte Rechenleistung, die dieser Computer hatte, mit dem die da auf den Mond geflogen sind, weniger hatte als ein 4 Jahre altes Nokia-Handy. Also ja, aber sind so wirklich so ein ganz kleines, so dieses Senioren-Handy, ja, quasi. Und damit sind die halt zum Mond geflogen. Also ich weiß nicht, was die für ein Computersystem damals hatten, aber gestern bei der Mondlandung, was ich gesehen habe, weil die hatten echte Probleme. Es ist so, die Funkverbindung ausgefallen. Also es konnte nun, also das ist ja so, du hast ja so diesen Mondlandeeinheit, die sich dann vom Raumschiff abdocken. Im Raumschiff bleibt einer drin, der das Raumschiff im Orbit um den Mond fliegt. Der hatte noch eine Funkverbindung, aber Houston nicht mehr. Das war das Problem und dann hatte ich auch gleich mal Computerprobleme. So, der hat ständig Fehlermeldungen ausgespuckt und alle so, scheiße, was machen wir jetzt? Ja, und dann gesagt, ja, scheiß auf den Computer. Und dann hatten sie aber irgendwie sich so ein Landefeld ausgesucht, wo der Neil Armstrong erkannt hat, das sind nur Geröllhaufen und so weiter, wir zerschellen da dran. Mhm. Und dann ging es irgendwann in diese Richtung, wo man sagte, wir haben jetzt noch 60 Sekunden Treibstoff. Also nach 60 Sekunden musst du wieder hochkommen, sonst kommst du nicht mehr vom Mond weg. Mhm. Und er hat dann noch ein bisschen rumgemacht und also 15 Sekunden hätte er noch Zeit gehabt. Also war schon eine arschknappe Geschichte. Wahnsinn. Ja, das aber was ich auch sehr nett fand, Entschuldigung, bei dem ersten Ausstieg, wie die, ich meine, das sind ja die 60er und sind alle so Air Force Gentlemen irgendwie. Und dann hängen sie so draußen und der erste Mann oder Amerikaner im Weltall und dann so, it's tremendous. Ja, es ist sehr schön, es ist überwältigend. Hallo. Ich hatte immer das Gefühl, die sind mehr so Cowboys als Gentlemen, aber Cowboys können ja auch Gentlemen sein. Ich habe jetzt dieses Kerbal Space Program nebenher mal gegoogelt und aufgemacht. Das sieht ja spontan schon mal sehr süchtig machend aus. Also die Viecher sehen ja so aus wie diese Minions aus diese Überraschungsei-Figuren aus Despicable Me irgendwie. Ja, vor allem, die haben diese perfekte Mischung aus diesem realen Ding, wo du einfach verstehst, wie es in Wirklichkeit funktioniert, aber auch ultra Spaß hast, vor allem mit diesen Kerbals, weil es ist, da gibt es dann so Foren und dann, Hilfe, ich muss eine Rettungsmission zusammenstellen, ich habe die irgendwie da und da hingeschossen und Rettungsmissionen sind sehr beliebt, weil, also, vor allem das Schöne ist auch, dass immer, wenn eine Frage zu diesen kleinen grünen Figuren kommt, dann erfindet jeder irgendwas dazu. Hey, wovon leben die eigentlich? Ein Glück brauchen die nur Sonnenlicht, weil die von Photosynthese leben, deswegen sind sie so grüne Haut und bla bla bla. Und, okay. Irgendjemand hat auch mal was super Geiles zu der Sprache gesagt. Eigentlich haben die keine Sprache, das sind nur verschiedene Schreie in verschiedenen Intonationen. Mhm. Und wenn du mit dem einfliegst, der ist Jebediah Kerman, der beherrscht auch noch Kichern, aber das ist so ein Dialekt, der nur auf den Inseln gesprochen Ja, das Schöne ist, ich sehe das hier, wie man das so zusammenstellen kann und weil du sagtest, ja, dann stellt man fest, man hat halt irgendwas nicht eingebaut und kommt da nicht raus. Das war ja genau dieses Ding in Apollo 13 auch, wo die sagen, ja, wir können euch schon in den Orbit bringen, aber ihr seid zu leicht. Und die so, warum sind wir zu leicht? Ja, ihr solltet 200 Kilo Stein mitbringen vom Mond. Wir müssen irgendwo 200 Kilo herkriegen und dann müssen sie dann wieder zwischen den Dingern hin und her und irgendwie Kameras und sowas reinschmeißen, damit genügend Gewicht da ist. Das fand ich ganz interessant. Ja, das sieht gut aus, dieses Kerbal Space Program. Ich werde mir das einfach mal nicht laden, weil sonst kann ja nicht arbeiten. Kannst du ja mal Pete vielleicht mitspielen lassen. Also die Demo funktioniert, da kannst du zum Mond fliegen. Kerbal. Kerbal. Kerbal. Wenn du das eingibst, kommt sofort schon... Ich habe es falsch geschrieben und kam trotzdem dahin. Ja, also zwischendurch, weil es mich einfach interessiert hat, habe ich mir dann auch nochmal so eine Vorlesung oder so eine Art Show-Vorlesung von einem Professor angeguckt, der erklärt hat, was man machen muss, um zum Mars zu kommen und das auch immer schön mit der Mondlandung verglichen hat. Mhm. Und rein von dem, sag ich mal, technischen her, vom Antrieb oder sonst irgendwas, ist es kein Problem. Das Problem ist einfach die Zeit. Mhm. Weil du hast ja dann auch immer so die Erde kreist um die Sonne und der Mars, und dann gibt es natürlich einen super Punkt, wo du dann abfliegst, wo du am wenigsten Zeit brauchst. Was aber immer noch 7 Monate ungefähr sind. Sag mal, und das ist kostenlos, oder? Also die Demo ist kostenlos und dann kostet es, glaube ich, wenn es diese Vollversion kostet, 22 Euro oder so. Also so. Keine große Sache. Geht ja noch. Auf jeden Fall fliegst du dann 7 Monate dahin und das Problem ist aber, bis du wieder dieses Abflugfenster hast, vergehen 14 Monate oder so und dann fliegst du nochmal 7 Monate zurück, weil ich hatte irgendwann mal gelesen, ja, man könnte ja ganz alte Menschen da reinsetzen, die vielleicht nicht mehr zurückkommen, genau. Jetzt und in Kerbal Realzeit? Nein, oder? In echt. Nee, ach, also so. Bei Kerbal kannst du die Zeit beschleunigen. aber da kannst du auch zum Mars fliegen. Aber das fand ich sehr interessant, also das ganze Zeug, was ich mir daraufhin angeguckt habe. Vor allem diese Raketen, ja, das ist ja, du hast ja so, wenn da oben was dranhängt, das sind ja, glaube ich, 5%, der Rest ist irgendwie Sprengstoff mehr oder weniger. Und dann hast du so einen Chemietreibstoff, der so heiß wird, dass das Metall, wo das rauskommt, da wird gleichzeitig Flüssigkeit rausgespritzt, also Kühlflüssigkeit, damit das Metall nicht schmilzt, weil es so heiß wird. Sehr interessant. Ja. Ich habe das mal hier nebenher aufgemacht. Ja. Auf meinem Bildschirm könnt ihr gerade sehen, wie das ausschaut. Ja. Hübsches, runtergestripptes Webseitendesign, nicht zu viel getan. Und mit einer Wiki und allem drum und dran, was man heutzutage so braucht. Ja, also wie gesagt, die Community ist da groß, es gibt auch viele Mods, also das sind von Leuten zu Hause erstellte Erweiterungen für das Spiel. Mhm. Die sind auch ziemlich cool gemacht, also es gibt einen Teil, was dir quasi alles abnimmt, dann gibt es ein Ding, wo du, da kannst du dann Satelliten in die Umlaufbahn bringen, die eine Art Geländekarte erstellen oder ein eigenes GPS-System kannst du auch auf die Spur bringen und so. Mhm. Dann gibt es auch noch so Ketan, sag ich mal. Das sind so zwei Sachen, die du dann auf den Planeten raffinieren kannst, die dir dann, da hast du dann noch so einen Teil, was dir dann Treibstoff draus macht, dass wenn du so länger unterwegs bist, kannst du dir so quasi Tankstellen ins System bauen. Und so. Hört sich aber das Schönste an. Ist eigentlich, wenn halt was schief geht, kann man fast sagen, weil du hast auch so eine Art Menü, wo du die verschiedenen Stufen einstellen kannst, wann die abgeworfen werden und so. Da kommt man manchmal ein bisschen durcheinander, was du aber erst während dem Flug natürlich merkst. Und dann auf einmal sprengt sich dann alles ab und oben hängt die Kapsel noch drin, die aber nicht weggeht, weil unten der Druck so groß ist. Und ja, da gehen schon einige Kerbals dann drauf. Wie hast du das mit dem Bildschirm eben gemacht? Hast du deine Kamera draufgehalten oder kannst du umschalten? Nee, das kannst du einschalten. Das kannst du, da hast links neben deinem Bild steht Bildschirm freigeben. Auf deinem Google Hangout-Ding. Und da kannst du andere Bildschirme zeigen. Das heißt, du kannst auch zum Beispiel zeigen, was du gerade für ein pornografisches Bild zeichnest. Mal sehen, was passiert, wenn ich das mache. Naja, ne? Da habe ich den und den. Ja, das ist ja völlig uninteressant. Ja, okay. Gut. Hast du mal Shadow of the Colossus gespielt? Das ist ein PlayStation. Ich habe super viel Gutes davon gehört. Ich bin nämlich seltsamerweise heute Morgen gerade, seltsam deshalb, weil du gerade über Videospiele sprichst, einen längeren Artikel über Fans von Shadow of the Colossus. Das ist ein Spiel, was 2006 für die PlayStation rauskam, Und was das Nachfolgespiel von dem Spiel war, das Ico hieß. Das kenne ich nicht. Das sind die schönsten Spiele, die ich kenne wirklich, weil das ganz Seltsame daran ist, du kannst da zwar was machen, also vor allem bei Colossus ist das noch mehr so, da sind 11 so komische Riesenmonster, Kolosse. Genau. Ich zeig euch vielleicht mal hier drüben einfach gerade. Genau, zeig mal. Boxart von auf hier drüben seht ihr, das ist so ein Koloss. Und da unten kannst du so klein so einen Menschen sehen. Also da die Dinger sind ungefähr, was sind das, 20 Meter hoch. Und die kannst oder sollst du besiegen. Du musst das aber nicht machen. Die Welt ist total offen. Du wirst nicht auf irgendeiner Bahn zu denen hingelenkt oder sowas, sondern du kannst mit deinem Pferd durch die Gegend reiten und dir einfach nur diese Landschaft angucken. Und das Irre ist, dass da du keine To-Do-Liste hast, so wie jetzt bei Skyrim oder sowas, weißt du, wo du halt du musst eine Quest machen und du musst das machen oder sowas. Nee, du kannst einfach rumlaufen und sagen. Und tatsächlich ist mir das öfters passiert bei Shadow of the Colossus, als ich es damals gespielt habe, dass ich einfach nur mir angeguckt habe, was ist denn das für ein Tempel da? Wie sieht denn das aus? Und das gibt, du bist die einzige lebende Figur mit dem Pferd zusammen, die da überhaupt was, also der einzige Mensch bist du in dem Spiel. Es gibt niemanden, den du findest oder sowas. Also man kann auch nichts machen dann oder man läuft. Du kannst rauf auf Sachen raufklettern und weiter gucken. Und das Irre ist, es ist wahnsinnig, es ist das seltsamste Spiel dadurch, was ich kenne, weil du musst diese Riesen nicht verhauen. Du kannst das natürlich machen, dann erfährst du mehr über die Welt und so. Und du machst das natürlich auch noch eine Weile. Das Irre ist, dass diese Hardcore-Colossus-Fans sind, offensichtlich habe ich jetzt heute Morgen in diesem Artikel gelesen, haben natürlich rausgefunden, dass wie in jedem Spiel die Entwickler irgendwelche Easter Eggs versteckt haben und es noch irgendwelche Geheimnisse gibt, die da zu finden sind. Und die haben ziemlich viele davon rausgefunden und die sind dann irgendwann so weit gegangen, dass sie also wirklich überall runtergesprungen sind, wo was geht, rausgefunden haben, dass es da 3 Vögel in dem Spiel gibt, die größer sind als die anderen. Und wenn man richtig abspringt, kann man sich an denen festhalten und die fliegen einen woanders hin und so Sachen. Und einer hat es tatsächlich geschafft, hinter die Welt zu fliegen quasi und da die unfertigen Teile zu finden, weil das Spiel eigentlich größer werden sollte und irgendwann mal von der Beta-Version runtergekürzt wurde. Und dann hat er auf einmal Sachen gefunden, so komischen Damm oder sowas, wo man auch nicht spielen kann, aber was einfach da ist. Und die sind wohl seit Jahren danach am Suchen, was das letzte große Geheimnis von Shadow of the Colossus ist. Und ich kann es seltsamerweise komplett nachvollziehen, weil das ist ein Spiel, was sehr verführerisch ist, einfach so für so alte Leute wie mich. Also ich muss sagen, dass das Skyrim hat zwar eine Storyline, aber der musst du nicht folgen. Das ist eigentlich auch das, was ich am wenigsten mache. Also das Schöne an Skyrim ist, dass das fängt eigentlich immer irgendwo an, wo du aus irgendeinem Verlies rauskommst. Also so unter der Erde kriegst du die Steuerung gezeigt und dann kommst du irgendwann raus und dann bist du meistens am Berg und dann siehst du die Welt. Mhm. Und dann kannst du machen, was du willst eigentlich. Dann kannst du dahin oder dorthin gehen oder sonst irgendwas. Und wenn dann irgendwie so ein Baum komisch aussieht, gehe ich mal dahin. Und manchmal ist es halt so, dass du dadurch dann im Endeffekt ein kleines Abenteuer triggerst irgendwie. Mhm. Also es gab, die haben ja dasselbe Prinzip haben sie ja mit Fallout gemacht, was so eine Art postnukleare Welt ist. Und das war echt wunderschön. Dann bist du halt zu der Brücke gegangen, dann kamst du auf irgendwelche Banditen. Und irgendwie hat da jemand um Hilfe gerufen und dann kamst du voll in so eine Storyline rein. Und das ist eigentlich das Fantastische, weil du musst nichts machen, aber wenn du kannst viel entdecken halt und das macht eigentlich so den richtigen Spaß. Also Skyrim kann man natürlich auf verschiedene Weisen spielen. Du kannst natürlich die Storyline machen. Da gibt's auch überall was zu sammeln irgendwie, ja. Also irgendwelches Blech, was du irgendwie deiner Stadt verkaufen kannst oder so. Aber ist auch ganz schön. Aber apropos Easter Eggs, also auf dem Mond sind, glaube ich, 4 oder 5 Sachen versteckt. Unter einem Hasselblatt-Kamera liegt da noch rum, ne? Der schwarze Monolith ist da auch. Der schwarze Monolith ist da auch, stimmt. Weil hier bei Kebab Spacecraft, wie heißt das? Kebab Spacecraft, nicht schlecht. Ja. Aber apropos, ja? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, also auf jeden Fall kam ich dann irgendwie so auf Space und dann kam lustigerweise auch Perry Rodan, unser Mann, im eine eineinhalbstündige Doku oder eine Stunde oder sowas. Okay. Nur 60-Jährige sieht. weil es so die Zielgruppe ist, die übrig gebliebene. Aber ich hab, muss sagen, ich habe es ja auch gern gelesen. Und dann dachte ich so, hey, warum nicht? Weil das war was, was echt absolut lesbar war von den Heftromanen für mich damals. Dann habe ich mal so geguckt und dann tatsächlich haben die so eine Art Relaunch gemacht vor 3 Jahren oder was. Periroda Neo heißt es. Das habe ich neulich an einem Bahnhofskiosk gesehen, als ich in einem Bahnhof war und habe mich gewundert, warum The Matrix und das zusammen... Aber bitte. Naja, aber das Ding ist halt, dass... tatsächlich waren die umtriebig und haben tatsächlich alles digitalisiert, was es gibt. Also es gibt, du hast ja diese Heftromane, dann hast du so Planetenromane heißen die, das sind so begleitende also Geschichten in dem Universum. Eckhard, so bleib bei uns, geh nicht ins Licht. Die Augen offen halten, es geht mir ganz genauso wie dir, aber wir lassen Sascha darüber reden, okay? Ja, unmöglich. Da gehen wir jetzt durch. Dann gibt es die Silberbänder. Aber wir gehen einfach weiter. Da sind die Silberbänder, da werden die Romane nochmal zusammengefasst, halt in der sinnvollen Struktur. Jetzt lach doch nicht so über Sascha, das ist doch fies. Ich lach gar nicht über Sascha, ich habe gerade was Lustiges gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und die haben halt, du kannst halt zum Beispiel die Heftromane kannst in 50er-Packs kaufen. Nein, digital meine ich. Was heißt das denn? Okay. Sascha, was ist denn mit dem los? Dann weiter, bitte. Okay. Und hast du das gemacht, Sascha? Oder? Nein, aber ich habe mir mal, also dieses Periroda Neo habe ich mir mal runtergeladen und fand es eigentlich ganz witzig und liest es jetzt tatsächlich. Ja, okay. Weil das wie unterscheidet sich das von dem alten Periroda, den ich arschlangweilig fand irgendwie? Ich habe versucht, mal ein Heft zu lesen und es ging nicht. Ja, aber ich war 13 damals. Auf jeden Fall, das Alte ist halt, das ist halt wirklich alt, aber es hat so einen gewissen Charme, weil Leute einfach irgendwie versucht haben, was absolut Unglaubliches zu erzählen, aber wenn du das halt liest, ist es einfach schon ein bisschen schwierig, weil du diese ganze 60er Jahre konservative, ich weiß auch nicht, da werden halt mal Menschen links und rechts getötet und Periroda ist auch mehr so ein Diktator, aber halt irgendwie netter, weil er sich ganz gut findet und was ja immer interessant ist, finde ich, wenn du so alte Science-Fiction-Sachen liest, wie die Sachen sich quasi mit der Entwicklung heute so vergleichen lassen. Und das Schöne ist ja, die treffen ja auf dem Mond die Arkoniden. Und das ist ja so eine Art hochstehendes Volk, was quasi im Niedergang ist, weil alle nur noch irgendwie im Internet hängen. Also es hieß damals nicht Internet, wahrscheinlich haben sie auch Fernsehen gemeint. Okay. Aber es ist im Endeffekt, es ist eigentlich, die Arkoniden sind eigentlich eine Masse an World of Warcraft-Spielern, die eigentlich nichts anderes mehr machen, außer nur zocken. Fand ich ganz interessant. Ich habe halt den ersten Silberband gelesen, gleichzeitig Periroda Neo, bin aber dann irgendwann auf das Neo ausgewichen, weil das ist schon ein bisschen Art, wie soll ich sagen, es ist halt eine Heftromanserie, wo jede Woche ein Roman rauskommt. Das ist halt nicht so dicht irgendwie, so wie es die Autoren heute hinbekommen. Und ich finde, das Neo liest sich eigentlich, finde ich schon, wie so eine von den Ami-Serien, die es momentan gibt. Vielleicht jetzt nicht so ganz so hochklassig, aber es ist halt schon relativ gut gemacht. Mhm. Weil du halt auf dieses alte Zeug aufbauen kannst und dann aber halt einfach mit modernen Sachen rein machst und die Autoren halt auch allgemein vom Schreiben her schon eine gute Qualität haben mittlerweile. Und haben Sie da irgendwas geändert in dem Neo oder ist es einfach... Soweit ich weiß, basiert es halt alles auf der Originalserie mit Änderungen halt, also modernisiert, aber es gibt halt auch ganz neue Sachen, die da reinkommen. Wobei ich jetzt die Originalserie mich nicht mehr so genau erinnern kann, was genau immer passiert ist. Ich weiß nur, dass der Anfang von der Originalserie immer sehr beliebt war, aber dann gab es irgendwie so einen Zyklus, den alle Arschsack langweilig finden, was alle immer, wenn sie es nochmal lesen, auslassen oder sonst irgendwas. Okay. Aber ich fand es halt sehr faszinierend, weil ich glaube, die sind bei 2700 Heftromanen oder so. Aha. Und die kannst du halt alle auf dein Kindle runterladen. Das finde ich halt absolut. Sag mal, wo wir gerade. Ja, ich höre schon auf. Zu anderen Dingen. Also bei Periroda fällt mir ja immer gleich Michael Dass ein, der ja auch Verleger ist. Der hat ja auf YouTube so eine Sache gepostet, dass er die Spirit Artists Edition jetzt bekommen hat. Und die Sau. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt. Da hat er sich als Spirit verkleidet. Ja, das war super. Ja. Irgendwie, wo hat er den Anzug her? Ist der dabei bei der Spirits Artist Edition? Oder? Nein, den hat Michael sich schon selber zusammengesammelt. Ja. Den hat er das sich selber gewinnt. Ja. Mhm. Fand ich ganz interessant. Ja, sieht auch anders aus als dieser Aufsteller, den ich immer sehe. Ja, genau, sieht ganz anders aus als der Michael Glass Aufsteller. Commissioner Gordon aus, oder wie heißt der Commissioner in... Ja, Dolan. Dolan. Stimmt. Steht ihm aber nicht schlecht, Anzug, muss man sagen. Ja. Also das ja. kann er tragen. Michael, ne? Ja, finde ich auch. In diesem Sinne. Hat mich gefreut zu sehen. Ja. Ich soll euch übrigens grüßen von Till Felix. Oh, das ist aber nett. Der liebe Till. Den ich mich heute beinahe verabredet hatte, aber dann hat er abgesagt, was mir zu Pass kam, weil mir einfiel, wir haben ja Podcast. Genau, es ist wieder Podcast-Zeit. Seid zur Podcast-Zeit bereit. Ja, ich würde ja eigentlich auch keine Comics mehr lesen, wenn mir nicht Till ab und zu einen vorbeibringen würde. Comics, und so ein Scheiß. Und sagen würde, Mensch, guck doch da mal rein. Und ich so, oh Mann, oh. Und gut, ich meine, hier hat er natürlich auch eine relativ sichere Entscheidung getroffen. Ja. The Hunter nach Richard Starks Parker. Richard Stark ist aber in Wirklichkeit Donald Westlake und Parker ist alles im Bücherregal natürlich. Ist das so gerade einer verfilmt worden? Ich habe die, ja, mit Jason Statham, allerdings haben sie die Figur geändert zu einem modernen Robin Hood, was die Figur noch absolut nicht ist. Ich habe hier auch, kann ich direkt empfehlen, Parker, The Outfit. Das ist der zweite Band, ne? Der zweite Band. Es gibt noch The Martini Edition. Die habe ich nicht hier, die habe ich im anderen Büro. Ah, die hattest du aber mal gezeigt, ne? Die habe ich mal gezeigt und The Score ist gerade in Amerika rausgekommen. Der ist von den Romanen her schon einer der richtig guten. Die Parker-Romane sind hammergut. Also mit einer meiner liebsten Romanserien. Ich habe das jetzt so in meiner Unbedarftheit irgendwo so bei Mickey Spillane eingeordnet. Ist das? Es ist viel brillanter geschrieben. Ja. Also Westlake ist ein absolut wahnsinnig guter Plotter. Also der hat die Plots sind sehr tight. Er macht fast alle Bücher als Vierakter, was ihn ein bisschen raushebt, weil die meisten ja Dreiakter machen. Und ich kenne fast niemanden außerdem, der so viel rauskürzen kann aus seinen Sätzen. Also da ist wirklich nur noch, die Bücher sind relativ kurz, weil alles, was er drin hat, ist genau das, was er beschreiben muss und da kommt nichts mehr dazu, da wird nichts beschönigt. Die Figur von Parker, nachdem ich glaube, 14 Bücher gelesen habe, weiß ich von ihm, dass er groß ist, ein Typ ist, der keine Geduld hat mit Leuten, die rumschwätzen und große Hände hat. Alles andere ist über ihn nicht. Ich glaube, er hat dunkle Haare, aber ansonsten erfährst du gar nichts über ihn. Nichts von irgendeiner Kindheit, nichts von irgendwas. Ja. Und er ist einfach ein Profiverbrecher, der nichts anderes macht, als größere Mengen Geld zu rauben. Und aber er hat natürlich, also er ist ja dennoch ein Held und er hat natürlich, wie das ist bei Helden, die anderen sind viel, viel böser als er und er hat einen gewissen Moralkodex eben. Ist okay, Sascha, wir kommen da durch. Er ist ein aufrechter Mann, ja. Also das, er tötet nicht ohne Not und so weiter. Na gut, also naja, Rache ist. Nee, er hat das coole. Das von Darwin Cook. Darwin Cook steckt ja auch hinter der neuen Catwoman sozusagen, diese ganzen Crooked Little Town und Dark Side of the Dark End of the Alley oder wie immer das heißt. Ne? Und da fand ich, dass die Plots eigentlich schon, also Darwin Cook sehr entgegenkommen, weil sie seinen Plots nicht unähnlich sind, so in der Art zu erzählen, in der Art Schauplätze zu wechseln und hin und her zu springen. Also hat mir großen Spaß gemacht. Und was ich besonders toll fand, ist, dass eigentlich so die ersten, die ersten 30 Seiten kommen fast ohne Dialog aus in dem Buch. Also man sieht einfach nur, wie Parker in die Stadt kommt, so in Bildern erzählt und was er, na, das ist jetzt schwierig zu zeigen, ne? Aber ihr wisst ja. und dann er kommt in die Stadt, hat offensichtlich nur die Kleider am Leib und davon auch nicht mehr so viele und mauschelt sich so durch, fälscht irgendwo einen Führerschein, hebt Geld von irgendeiner Bank ab, von dem Konto des Führerscheininhabers, den er erfunden hat. Und nach kommt er dann wieder auf die Beine und besucht dann offensichtlich eine vergangene Flamme und ist auf der Suche nach einem Typen, den er umbringen will, weil er ihn reingelegt hat. Das Ganze ist so auf den ersten 40 Seiten, wie gesagt, mit viel Bild und wenig Wort erzählt. Und dann kommt so eine Rückblende, die dann ganz anders, aber auch sehr ökonomisch, also Text und Bild gegenüberstellt. Also das hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich habe angefangen und dachte die ganze Zeit, ja, wenn das so weitergeht, ist ja nicht viel drin in dem Buch als Story. Und dann blendet er eben über zu dieser ganz ökonomischen Weise, Info durch Bild genauso zu unterstützen, dass es verdaulich noch ist, aber dass unheimlich viel rüberkommt. Ja, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Es ist halt einfach, es ist halt diese Hardboiled-Nummer, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn man kannst nichts machen. Was anderes erwartet, ist man wahrscheinlich fehl am Platz. Aber es hat großen Spaß gemacht und ich bin nicht gleich losgelaufen und habe mir das Outfit gekauft, weil natürlich sind es dann immer so Sachen wie, er ist halt der Härteste. Er legt sich halt mit dem ganzen Outfit an, was das Syndikat ist sozusagen. Und es ist natürlich gar keine Frage, die sind ihm nicht gewachsen, obwohl er einer ist. Und, Nee, der Witz an der Sache ist ja, dass er cleverer ist. Er macht die... Ja, klar. Also die Welt, in der das spielt, hat eben dieses Syndikat, dieses Verbrechersyndikat, die Mafia oder wie immer man das nennen mag, The Outfit in den Büchern. Und es gibt diese Freelancer wie er, die Mechanics, die halt auf eigene Faust was machen und man kommt sich nicht ins Gehege. Das ist so quasi ein Gentleman's Agreement, ohne dass man es hier ausgesprochen hat. Wir machen unsere Sachen, ihr macht eure Sachen, wir kommen uns nicht ins Gehege. Und er sagt in The Outfit, weil das Outfit ihn ziemlich dran gekriegt hat, sagt er, okay, ich will, dass die mich nicht mehr stören. Und um das hinzukriegen, muss ich mich auf eine Basis stellen, dass die mich überhaupt als Verhandlungspartner wahrnehmen. Und sagt zu allen seinen Kumpels, jeder von euch hat schon mal die Idee gehabt, vom Outfit was zu klauen. Und ihr wisst, wie das geht. Und die fühlen sich sicher vor uns. Und jetzt geht ihr einfach alle los und macht euren Lieblingsbreak bei denen. Bis ich Stopp sage. Da springst du aber ziemlich weit vor. Also jetzt im ersten Band geht es ja erstmal darum, dass er sich an diesem Typen rächt. Ach so, ja. Er hat ihn übers Ohr gehauen, um das Geld von einem gemeinsamen Coup abzukassieren, um seine Schulden beim Outfit zu bezahlen. Mhm. Und er ist jetzt eben fest arrangiert im Outfit und ist da Mitglied. Und als er an dem Punkt ist, wo er ihn umbringen kann, merkt er, ja, okay, ich bringe ihn jetzt um, aber es reicht mir eigentlich nicht. Ich gehe jetzt zum Outfit und sage denen, die sollen mir das Geld, das er mir schuldet, zurückgeben, weil er hat es ihnen gegeben. Und die sagen natürlich, der hat gar keins mehr. Da haben wir ja nichts mit zu tun, was der dir schuldet. Und wenn du ihn umbringst, wird er es auch nicht mehr abarbeiten können. Also und dann geht es ja los. Also dann legt er sich einfach mit denen an, mit so einer Kaltarschigkeit, ja, die einfach... selbst diese knallharten Gangster vor den Kopf stößt. Und ja gut, die knallharten Gangster sind da eben eher Bürokraten und er ist die wirklich harte Sau. Ja, das sagt er auch irgendwann. Also dass ihr seid ja inzwischen so sicher in euren, ihr seid ja Verwalter nur noch und ihr macht ja überhaupt keine Arbeit mehr. Ihr wisst gar nicht, wie das geht, deswegen bin ich härter als ihr. Das Lustige bei Parker ist eben dieses, es gibt eine relativ gute Verfilmung mit Mel Gibson von dem Buch, die heißt Payback. Ach, das ist Parker? Das ist Parker. Parker, der ist schon, also es gibt es als Point Blank von John Borman aus den 60ern. Ah, das ist auch Parker. Okay. Das ist eine Parker-Verfilmung. Es gibt noch eine andere. Und es gibt eben Payback. Und von Payback auch noch ein Director's Cut, weil Brian Helgeland, der den gedreht hat, wurde von Mel Gibson oder von den Produzenten abgezogen, weil denen auffiel, dass die Figur zu negativ rüberkommt. Das Lustige aber an Payback ist, dass sie sehr gut drin behalten haben, dass Parker eigentlich immer nur ein Ding macht. Der kommt irgendwo an und sagt, ich will meine $50,000. Das haben die in Payback auch so gelassen, obwohl das heute spielt. Das heißt, $50,000 sind noch viel weniger, als es damals schon war. Damals war es noch eine ganze Menge Geld. Dollar. Ja, wirklich. Der kommt dann rein zu diesen Bossen und sagt, ich will meine $50,000. Und die so, du willst mich verarschen oder was? Du willst nicht 50, du kriegst jetzt erstmal eins auf die Nase und du kriegst sicherlich nicht so Kleingeld von uns, ja. Geschweige denn Großgeld. Und das funktioniert ganz gut. Also dieses so reinkommen, sagen, ich will eine lächerliche Summe Geld, weil es ist meins. Und ich glaube, die Figur Parker funktioniert für mich so gut, weil er Und das kann man schon in dem ersten Band sehen, wenn er zu denen sagt, also er macht ja zwei Deals mit den Mafiosi. Er sagt so, ihr braucht den ja gar nicht wirklich. Ich kann den ja umlegen, weil du willst sowieso Nummer eins werden und ihr wollt euch ja die ganze Zeit gegenseitig ausschalten, wie Bankmanager. Und das heißt, die kommen sehr viel mehr ohne Moral rüber als er, weil er hat wenigstens eine. Und sie haben eine verhandelbare. Alle Leute haben verhandelbare Moral in den Büchern, nur Parker nicht. Parker hat genau zwei Standpunkte. Das ist dein Geld. 50.000. In dem Moment, wo ich entschlossen habe, dass ich das stehlen werde, ist es mein Geld. Punkt. Und abdem ich das beschlossen habe, wenn das jemand wegnimmt, dann hat er mir das Geld weggenommen. Und da kommen wunderschöne Sachen bei raus. Also die meisten von den Büchern gehen auch um schiefgegangene Heists. Also es ist immer irgendwie ein Heist und es geht sehr oft schief und es geht dann teilweise auch sehr spektakulär schief. Es gibt eine schöne kleine Spin-off-Serie davon. Es kommt in The Score zum ersten Mal eine Nebenfigur vor, die heißt Grovefield. Das ist ein Typ, der ist Theaterschauspieler und weigert sich, TV und Film zu machen, weil das ist gegen seine Ehre als Schauspieler. Für ihn ist nur Theater wichtig. Mit Theater wird er aber natürlich nichts, deswegen muss er zwei Heists im Jahr machen, um über Wasser zu bleiben. Er hat so eine Scheune irgendwo im Mittelwesten, wo er so Summerstock Theater macht irgendwie und die finanziert er damit. Und der macht da bei Parker mit also. Und es gibt einen Spin-off. Einer der Parker-Romane hört damit auf, dass Grovefield angeschossen und gerade noch so notdürftig von Parker verbunden in Mexico City in einem Hotel liegt. Und davon, da bauen drei Bücher drauf auf. The Damsel, The Dame und The Blackbird. Und Damsel und Dame sind so Fingerübungen von, da kommt eine Frau in sein Zimmer und die wird von Gangstern gejagt und er geht mit ihr quer durch Mexiko und was weiß ich. Und das geht dann bis im zweiten Band zu einer Sache, wo ein übler Diktator erschossen werden soll und er wird da so mit reingezogen. Und das ist aber auch mehr so ein Lala. Der dritte Band, The Blackbird, also es lohnt sich wirklich, alle drei Bände zu lesen, weil der dritte Band ist richtig hammergut. Auf einmal wird er von Südamerika direkt ins eiskalte, kurz vor Alaska, Kanada gebracht, in so einen kompletten Compound, wo verschiedene Leute eine Verhandlung haben. Es geht um Geld, es geht um Tod und er muss da raus. Und das ist brillant gut gemacht. Also ich kann die ganzen Westlake-Sachen sehr empfehlen. Ich habe auch vor längerer Zeit mal über Somebody Owes Me Money von ihm gesprochen, den Roman, der bei Hard Case Crime rausgekommen ist. Und den kann ich als Einstieg für Westlake sehr empfehlen, weil er auch noch lustig ist dazu. Im Gegensatz zu den Parker-Büchern, die einen sehr eisigen Humor haben. Ja, ja. Sag mal, Liebe von Michael Haneke ist doch eine Komödie, oder? Wenn man Michael Haneke fragt, bestimmt, wenn man jemand anders fragt. Wie war das im Karlauer, in der Karlauer Gruppe von Facebook? War dieses, was der Zweite Weltkrieg hat doch auch aufgehört wie ein Haneke-Film. Und da habe ich sehr gelacht. wir wurden vom. Ja, ich habe noch einen Comic gelesen. Der ist ganz los. Anders. Ja. Den hat mir Isabel Kreitz geliehen und der heißt Jenseits, ist bei Reprodukt erschienen und ist von Kerascuet. So französisch, wie sie kommen. Komische Geschichte dabei, es geht um ein totes Mädchen, das im Wald liegt und in diesem toten Mädchen, also es geht los mit einer Szene, wo süße Figuren sich gegenseitig den Hof machen und sich mögen und lieben und auf einmal geht irgendwas schief und es fängt an zu tropfen und irgendwas stimmt nicht. Und dann klettern sie raus und man sieht, sie klettern aus dem Körper. Aber ist das nicht ein Comic, den Stefan schon mal besprochen hat? Ich hatte den schon mal vorgezeigt. Ja, ich bin auch gerade am danach gucken, deswegen bin ich gerade nicht im Bild. Ich höre ja nie zu. Kann man nämlich ja, offensichtlich. Ich weiß, ich bin auch besser anzugucken. Ich gucke ja immer nur. Was mich da wundert, es gibt auch eine andere Alpenreihe, eine französische, die heißt Le Grand Mort, der große Tote. Und spielt auch in so einem Mikrokosmos um eine Leiche, die im Wald liegt, herum. Hat aber damit scheinbar nichts zu tun. Gut, ich habe das durchgelesen und es ist überhaupt nicht so meine Tasse Tee, aber es ist doch sehr beeindruckend, weil es so einen absolut krassen Gegensatz von Niedlichkeit und absoluter Brutalität und Ekelhaftigkeit hat. Also wie gesagt, sind alles unheimlich niedliche Tierchen und Menschen und so weiter, aber es geht immer weiter schief. Also in dieser Gemeinschaft ist dann so eine Rivalität, vor allem zwischen der Hauptfigur und einer sozusagen bösen Prinzessin. Und da passieren also wirklich Dinge, wo du beinahe kotzen musst. Also so wie dieses eine Ding, sie haben dann eben Hunger und diese beiden Zwillinge klettern dann, einer der beiden Zwillinge klettert dann in so ein Vogelnest. Ja, und das ist richtig eklig. Und wird sich von dem Vogel füttern lassen und dann passiert eben das, ja. Oder die Prinzessin wirft ihren Prinzen irgendwann in einen Teich und mit einer Schnur, damit er ihr Taschentuch wiederholt. Und dann kommt er aber nicht wieder. Und dann sie haben ihn natürlich an der Leine befestigt und ziehen ihn raus und ziehen dann eine riesige, fette Kröte mit raus. Genau, das ist hier. Und ziehen ihn dann mit der Schnur aus dieser Kröte raus. Das ist alles so ekelhaft und eben auch durchzogen von dieser französischen Menschenfeindlichkeit, von der wir es ja schon mal hatten. Also es ist kein Gute-Laune-Buch, aber ich kann es empfehlen, einfach als Erfahrung. Es ist erstaunlich zu lesen und es ist überhaupt nicht mein Weltbild, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also es ist eine ganz eigenartige Mischung. Sag doch mal, was du damals gesagt hast. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich habe das auf einer Buchmesse, glaube ich, bei Reprodukt mitnehmen dürfen. Die Leiche ist, glaube ich, von irgendjemand, der erschossen worden ist, ne? Oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Oder ist die von einem Mädchen? Ich habe es mir ganz genau im Kopf. Nee, das ist ein Mädchen, was wohl umgebracht worden ist, genau. Ja, totes. Man fängt ja gerne so mit toten Mädchen an. Und so als Eltern ist das ja immer ein bisschen schwierig. Ich fand es beim ersten Lesen wirklich, es baut wahnsinnig viel Atmosphäre auf. Ein paar Sachen sind halt sehr gruesome Slapstick. Aber die Atmosphäre hat mir gut gefallen. Ich fand zum Schluss hin gehen ihnen stark die Ideen aus und ich fand das Ende eigentlich ziemlich unbefriedigend. Beim zweiten Lesen fand ich es insgesamt nicht mehr ganz so klasse. Ich weiß auch nicht. Ja, machen wir. Na, das Ende eben, das meinte ich auch mit dieser Menschenfeindlichkeit. Das Ende läuft ja darauf hinaus, wenn man es jetzt als Gesamtaussage sieht, vertraue bloß keinem, zieh dich zurück, schütze, was du hast und gib jedem auf die Fresse, der da ran will, sozusagen. Ne? Ich hatte sehr stark das Gefühl, dass das, also einerseits diese ganzen Figuren Aspekte dieses toten Mädchens sind, also quasi so diese Gedankenwelt, weißt du, so das Böse, die Angst, so die Zweideutigkeit mit den Zwillingen und so, das kam mir sehr stark vor, als ob da danach gesucht wird, da Bilder für zu finden. Und das andere Ding, was mir immer wieder eingefallen ist, ist von dieser komplett unmenschenfeindliche englische Roman Herr der Fliegen, wo es doch stark auch darum geht, einfach wie gehen Kinder, wie gehen Menschen miteinander um. Am Ende kommt so eine komische, seltsame Hoffnungsnummer mit ich ziehe bei einem Einsiedler ein, die ich irgendwie also mir kam es so vor, als ob sie eine super guten der erste Akt ist hervorragend, der zweite Akt ist gut und der dritte Akt fand ich so, ja, okay, da habt ihr jetzt aber keine Idee mehr gehabt, einfach. Es lohnt halt, sich zu lesen, sicher. Das ist halt eine komplette Absage an sowas wie eine menschliche Gesellschaft. Also die Grundaussage ist, menschliche Gesellschaft kann nicht funktionieren, wird in Grausamkeit und Elend enden, weil der Mensch als Masse eine Bestie ist. Sozusagen. Dem Menschen ein Wolf ist. Ja. Ne? Genau, und das ist natürlich nicht neu und das ist natürlich auch sehr es ist auch sehr pessimistisch. Ja. Ja. Ja, aber es sieht brillant aus und also man kann es wirklich gut lesen. Es ist von Reprodukt in gewohnt hervorragender Form präsentiert. Ja, mit, sehr schön, ja. Mit Flapcover, Klapp, Flappen, Blapp. Mit der Flappenklapp in der Schattenwand. Also hat der Flappenklapp und der Splitterwand gesputt. Genau so gelettert wahrscheinlich wie das Original. Ich nehme an, dass Dirk Rehm da wieder 14 Jahre drüber saß, damit das exakt so aussieht, falls es von Dirk Rehm gelettert ist. Ja, doch, von ihm. Ist schön. Also es sind ein paar ganz tolle Sachen drin, es sind ganz, ganz tolle Seiten drin, die auch so von den die Bildfolgen, es liest sich gut, aber es war jetzt tatsächlich so, ich habe es dann nochmal gelesen und habe ich gedacht, ach, ich glaube, ich lese kein drittes Mal. Die Atmosphäre ging dann auch ein bisschen verloren. Ja. Ich habe es nur einmal gelesen und guckst du, ich weiß auch nicht, ob ich es ein zweites Mal lese. Ich fand es aber da, also es ist, was wirklich funktioniert, sind die Ekel- und Schauereffekte, die da drin sind. Ja, absolut, absolut. Rein, einfach weil weil die Niedlichkeit auf der anderen Seite so stark ist, ja. Also, naja, weil die Hauptfigur, die da drin vorkommt, also dieses kleine Mädchen hier, das ist ja auch quasi die Unschuld, ne? Ja, in dem ganzen Ding. Und sich die als Hauptfigur zu nehmen, ist natürlich eine prima Idee, dass die schöne blonde Prinzessin eigentlich eine evil Bitch ist, ist ja dann eigentlich schon fast erwartbar. Ne? Mhm. Aber gut. Ja, eigentlich eine hervorragende Idee für einen Film. Das könnte so ein M. Night Shyamalan-Film sein. Also, dass du diese ganzen Kinder hast, die du zeigst die Leiche erst am Ende, weißt du? Sie lebten in einer Leiche. Und ihr dachtet erst. Ihr Pfeifen. Tja, ja, fein. Das waren so die Comics, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Dann habe ich muss sagen, Filme geguckt, aber so weiß ich. Also seit ich das Tablet habe, lese ich jetzt wieder mehr Comics. Weil es ist halt, ich irgendwie bin ich jetzt total digital. Also Computerspiele lade ich mir digital runter, Bücher lade ich mir digital runter, Comics lade ich mir digital runter. Musik auch schon länger. Also, Filme schaue ich auch digital aus dem Internet. Na, natürlich, ist ja klar. Wie auch sonst. Ja, aber es ist halt, hat sich irgendwie so entwickelt, also mittlerweile. Früher kam dann dauernd der Postbote und so. Meistens. Ich liebe immer noch Bücher in der Hand zu haben. Ich sehe die Leute zwar teilweise mit dem Kindle und so und ich finde, es sieht auch alles sehr gut präsentiert aus, aber es ist irgendwie noch nicht so ganz meins. Aber ich lese teilweise Bücher auf meinem iPhone, also insofern. Es gibt andere Smartphones, also Ich habe kein Smartphone, obwohl ich gerade überlege, ob ich mir eins kaufe. Der andere große Ludit, Christopher Tauber, von dem ich übrigens per SMS hier grüßen soll, hat sich vor 2 Wochen ein Smartphone gekauft. Seitdem ist er auf einmal auf Twitter. Also er war früher schon auf Twitter eigentlich vorhanden, aber hat da nichts gemacht. Und jetzt ist er da. Es geht ganz schnell dann auf einmal. Ich habe auch 2, 3 Sachen vielleicht noch. Es ist nicht rasend viel, es geht nochmal um Podcasts oder Videocasts. Letztes Mal habe ich lange und ausführlich über Podcasts gelabert und habe natürlich 2 durcheinander gebracht, nämlich den von Me Comics von Tiberius Tarante und den von Yay Comics von Carlito Stovie. Carlito ist natürlich der zu grober Unfug geht und diesen wunderbaren Herrn Grober Mike interviewt, der dann Berlin hat. Und der auf MeComic von Tiberius ist ein Videocast oft, oder ich glaube immer, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, tut mir leid, wo er vor seinem Bücherregal sitzt und wo er vor seinem Bücherregal sitzt und moderiert ein beides trotzdem auf jeden Fall hervorragend anguckbare Dinge. Der andere großartige momentane Podcast, den ich gerne höre, ist einer von einem Comiczeichner, von dem wir gerade was gemacht haben, nämlich die Rambo 3.5 Sache für Black Label. Tell Me Something I Don't Know von Jim Rugg, Jason Lex und Ed Piskor. Alle 3 sind Comiczeichner und reden mit anderen Leuten über Comics und Kunst. Sind jetzt neu bei Boing Boing. Das ist dieser Wahnsinnsblog, der älteste und größte Blog der Welt. Und da haben sie nochmal mit der Nummer 1 angefangen. Da haben sie Gary Groth von Fantagraphics gehabt. Ich glaube, ich habe von denen schon mal eine Folge gehört gehabt. Deswegen, dass sie so, Nummer 1. Ja, die haben einfach das nochmal neu nummeriert. haben wirklich sehr, sehr interessante Leute da und auch wirklich ziemlich interessante Fragen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, wenn ihr ein bisschen was über die amerikanische Comics- und auch Kunstszene wissen mögt. Außerdem echt nette Typen. Das andere ist mein gerade Lieblingsfilmkritik ist Half in the Bag von Red Letter Media. Red Letter Media kennt ihr vielleicht von den großen Star Wars Verriss, der länger ist als der Film, den dieser Mann hier gemacht hat. Mike Stoklasa, der mit seinem Kumpel hier Filme auseinandernimmt und die, ich mag die sehr gerne, die sind ein bisschen seltsam insofern, als sie tatsächlich selber filmen innerhalb einer Handlung, die fortschreitet, ja, wo sie zwei Videoreparierer sind, die bei irgendeinem Typen einziehen und dem einreden, sie würden seinen Videorekorder reparieren also, und zwischen einem mal Filme gucken. Ja, also die Analysen finde ich super, den anderen Kram... Also ja, wir hatten bei dem Star Wars Review super, wo es so dieses, da gab es ja so eine Art Backstoryline, wo irgendeine Frau im Keller gefangen gehalten hat. Ja, Mr. Plinkett. Das fand ich ganz nett, aber jetzt bei den Reviews brauche ich es nicht dauernd eigentlich, aber gut. Die beiden da dran Spaß haben. Ich finde es prima. Das macht mir eine Menge Freude zu sehen, was die für einen Blödsinn da machen um die Filme drumherum. Teilweise auch einfach Sachen aus den Filmen aufnehmen. Der Evil Dead Review ist sehr lustig dadurch, dass Teile davon genauso gedreht sind, als wären sie von Sam Raimi gedreht. Also plötzlich Leute so, Mann, und ganz nah sind und hin und her wackeln. Das fand ich ganz nett. Bin oft komplett anderer Meinung über die Filme, diese Reviewen, aber die Art, wie sie es machen, gefällt mir immer sehr gut. Ist was durchaus immer mal eine Dreiviertelstunde dauert auch und man kriegt so ein, zwei Filme auf jeden Fall immer gezeigt. Die machen dann auch noch was sehr Schönes und das hat mir auch noch sehr viel Spaß gemacht, dass sie teilweise mit Kumpels losgehen und ich zeige das hier zwar gerade, aber ich finde es natürlich nicht. Die haben eine ganze Weile lang, sind sie in eine Videothek gegangen und haben 80er-Jahre-Filme ausgeliehen, so richtig miese Actionfilme und sind die dann komplett durchgegangen. Das macht einen großen Spaß. Das war eigentlich auch immer das Brillante an Splatting Image früher. Die haben dann irgendwie mal so eine 3-Heft-Serie gemacht über italienische Sandalenfilme. Und ich meine, du kanntest die Filme aus dem Fernsehen, aber wenn du das Ding gelesen hast, dann dachtest du, boah, ich muss sofort so einen Film sehen. Genau. Ja, hier ist es. Best of the Worst heißt es dann bei denen, wo sie zum Beispiel so Sachen wie Russian Terminator, Ninja Vengeance und Never Too Young to Die rezensieren. Und teilweise auch Filme, die ich selber gesehen habe, zum Beispiel New Gladiators, ein hervorragender Film. ja, also das ist was ich ganz gerne mal gucke und euch allen ans Herz legen kann. Ansonsten habe ich was ganz Lustiges, und zwar, das ist ja seltsam, diese jungen Menschen machen ja komische Sachen. Heutzutage gibt es ja, bin ich drauf gekommen, die 3D-Printer, ne? Heutzutage kann man ja schon fast alles 3D printen lassen. Einfach, das wird immer billiger. Auf deinen Burger halt. Ja. Den S-Bahn. Den S-Bahn noch nicht, aber das kommt. Ich denke mal, wenn die irgendwie so einen Eiweiß-Compound hinkriegen, dann wird das auch. Wahrscheinlich. Kann ja nicht so schwierig sein. Jedenfalls kam ich auf eine Seite, die heißt Makey Lab. Und zwar sind das Leute in London, die dir Figuren machen. Also hier sind sie so als 3D gezeigt und so sehen sie dann aus, wenn du sie, du kannst dir die selber zusammenstellen, diese Figuren aus verschiedenen Teilen, die in einem Shop zu kriegen sind natürlich. Sieht eher unheimlich aus irgendwie. Die sehen sehr unheimlich aus. Ich bin ja jetzt so jemand, also du kannst da Füße dazu kaufen, du kannst spezielle Augen kaufen und diesen ganzen Kram. Jetzt bin ich so jemand, der teilweise, wenn er sowas sieht, möchte ich wissen, wie sowas aussieht. Wollt ihr es sehen? Du hast ja eine besorgt. Ja, klar. Aber die Kleidung, wird die auch ausgedruckt? Die wird tatsächlich irgendwie von kleinen Kinderhänden in Bangladesch. Keine Ahnung. Also das kommt so an in so einer Rolle hier. Ich habe mir da so einen Makey gemacht halt. Und der sieht, also ich habe den noch nicht angezogen oder sowas, aber Also er ist nackt. Nackt. Da kriegt man so eine Urkunde mit, die Geburtsurkunde von dem, ne? Und dann hast du hier diese. ist fies. Ich krieg noch eine Brille dazu, damit er so aussieht wie ich. Ja. Merkt schon, gell? Ja. Und das Irre daran ist, das fühlt sich an wie also fast wie Haut. Das ist das Schlimme daran, weil. wow. Egal, das ist wirklich zusammengebrochen irgendwie. Und du kriegst dann noch so Anleitungen mit, wie du die Augen auswechseln kannst oder sowas. Im Alter. Und so. Ne? Ja. Also es fühlt sich an, als wäre es so eine Mischung zwischen Haut und Porzellan. Es ist eine ganz, ganz interessante Sache. Ich fand's lustig. Es war nicht der billigste Spaß, den ich in meinem Leben gehabt habe, aber manchmal will ich sowas einfach wissen. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, schlimmstenfalls hast du eine blöde Figur von dir. Was kann schon passieren? Makey bei Makey.me, Makey.me. Makey.me. aber wie sollst du das jetzt sein, oder was? Naja, ich habe das mir so online zusammengebastelt, dass man behaupten könnte, es könnte fast ich sein. Also ich habe einfach so ein paar Sachen zusammengestellt, von denen ich dachte, okay, das ist so ungefähr. Hier, Make a Makey Now, siehst du, 60 Pfund hat es, glaube ich, gekostet. So, dann kannst du hier dieses Ding laden, dann kannst du anfangen, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Sagen wir mal hier ein Junge. Inzwischen gibt es auch tatsächlich bei den neuen... kannst du inzwischen jetzt auch die Hautfarbe auswählen, das gab es vorher noch nicht, also als ich bestellt habe, gab es nur weiß und dann geht es halt daran, dass du jetzt aussuchst, was für eine Augenfarbe du halt hast und ich hätte jetzt halt hier so ungefähr dieses Braun, ne? Aber irgendwie sieht die Augenform immer irgendwie asiatisch aus, finde ich. Naja, guck mal, du kannst hier den Tilt von den Augen einstellen auch noch, also und die Höhe der Nase und so ein Kram. Also du hast eine ganze Menge Sachen, die du machen kannst. Das Lustige ist halt, dass die das wirklich dann einfach in diesen 3D-Printer tun und am Ende rausholen. Und ich find's ganz interessant. Muss man das haben? Nein. Na gut, davon brauchen wir ja nicht anfangen, gut, dass wir oder? Einig sind, ja. Aber ich finde, also für mich ist das so ein Ding. Ich habe inzwischen tatsächlich oft das Gefühl, ich lebe in der Science-Fiction, die mir in den 70ern und 80ern erzählt worden ist. Ist auch so. Weißt du, du kannst ein Spielzeug, Bildtelefonie, einfach so, durch ein Netz, was nur von der Telekom gedrosselt wird. oder halt, du kannst dir ein Spielzeug gestalten und dann wird das ausgedruckt. Ich finde das komplett faszinierend. Und dann gucke ich mir so Sachen immer an. Eine ganz andere Sache, die ich gerade mache, hin und wieder ist, kennt ihr Wein? Ich weiß nicht, ob ihr auf Twitter seid. Ja, der Sascha ist auf Twitter, aber der Eckert natürlich nicht. Wein also ist Wein, eine Wein, V-I-N-E. Ja. Ach, ist eine App. Okay. Ist eine App, mit der man 6 Sekunden Filme machen kann. Ach, das ist, die sich dann selber wieder löschen? Ist das die? Nee. Das ist so ein anderes Ding, wo man sich seine Geschlechtsteile zeigen kann und das wird dann. Ja, das machen die Leute halt, ja. Ja. Ist ja auch immer total witzig. Ich guck mal gerade hier, ob ich hier was gerade drauf habe, was interessant ist. Ah, José Silvestre hat wieder was gepostet. Du hast 6 Sekunden Zeit, einen Film zu machen damit. Du kannst den als Einzelbild machen. Du kannst da, interessant, der hier hat einfach das Ding umgedreht, sodass es aussieht, als ob das Wasser nach oben läuft. Okay? Okay. Relativ einfaches Ding. Es gibt wahnsinnig viele Vines, die nur daraus bestehen, dass irgendwelche Cheerleader im Auto sitzen und rufen, wir fahren in die Kirche. ich lüg nicht. Ich glaub's dir auch, deswegen lache ich. Aber da sind ein paar Leute dabei, die machen wirklich richtig, also es gibt ein Team, das sind 2 Typen und eine Frau, die machen nichts anderes als tatsächlich schon fast Pythoneske Sketche, die 6 Sekunden lang sind. Teilweise auch einfach nur blöde Sketche, aber teilweise so richtig schön. Hier ist auf der Webseite, man kann die jetzt loaden, einfach nur so ein Loop, wie Wellen angelaufen kommen. Muss man das haben? Ich glaube nicht, aber für mich ist es auch so ein bisschen die Zukunft, in der ich lebe, ist einfach so, wir können uns 6-Sekunden-Filmchen schicken. Ich finde es seltsam. Ich mache ein paar davon. Manchmal ist es spaßig. In einer Woche höre ich wahrscheinlich wieder auf damit. Und ja, dann ja, kommt klar, dann kommt jetzt Pain oder so, die nächste App. Ja, ich habe schon welche gemacht. Eine Menge. Ich habe eine Menge Vines gemacht schon. Ich habe sogar welche gemacht, die richtig gut sind. Also die ich richtig gut finde. Ich muss gerade mal gucken, da muss ich in meinem Profil gucken. Es ist eine relativ einfach handhabbare. Ich kann ja mal, wisst ihr was, ich mache hier ist zum Beispiel, pass mal auf, wo habe ich denn was Hübsches hier? Hier zum Beispiel, das habe ich auf dem Kinderspielplatz gemacht. Sind einfach nur die Schatten von einem Karussell und von Schaukeln. Ich finde das schön und beruhigend. Sieht gut aus. 50er Jahre Schwarz-Weiß-Krimi. Genau. Intro-Kram. Hier irgendwie das geschah am helllichten Tag. Ja? Genau. Also was es hat, ist einfach, ich habe diese Kameraeinstellung hier und jetzt im Moment seht ihr mich, aber wenn ich hier seit dem neuen Release kann man das Reverse machen. Das heißt, jetzt seht ihr gleich, was ich von euch sehe. Ja. Okay, so. Und jetzt kann ich einfach hier, immer wenn ich den Screen berühre, seht ihr, dass da oben dieser grüne Bar ein bisschen weiterläuft. Ja. Und ist immer so lange, wie ich ihn berührt halte, filmt das Ding. Ah, okay. Okay. Also ich muss nicht am Stück, ich kann auch wirklich nur Einzelbilder machen. Sekunden genau bestimmen. Exakt. Und also Sekunden genau mit deinem Finger. Ja. Und dann stitcht das Ganze zusammen, das könnt ihr jetzt hier sehen. Stitch und dann machst du blub, die blub, die blub, die blub. Und wenn ich das jetzt uploade, dann kann ich da dann eingeben, dass ich einen Podcast mit euch gemacht habe und vielleicht kriege ich Likes. Mal gucken. Ich schreibe mal rein, Podcasting. Und ansonsten kannst du wahrscheinlich jetzt dann langsam die... Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Ich brauche kein Smartphone. Du brauchst kein Smartphone, oder? Nee. So, jetzt habe ich da das hat sogar Hashtags inzwischen, das ist auch neu. Und jetzt loade ich das Ganze auf Twitter und dann könnt ihr das nachher auf unserem Twitter sehen, was ich geloadet habe. Da, siehst du, zack, Batsch. Geil. So. Total geil. Mal gucken, wie die Likes reinströmen. Also es ist so ein neues, es ist auch schon wieder so ein kleines soziales Netzwerkchen. Ich mache halt einen Scheiß. Außerdem habe ich eine Kamera, die aussieht wie eine Kamera. Und dann, wenn man das Objektiv abnimmt, ist es ein USB-Stick. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Außerdem, ach so, genau, ich wollte euch noch sagen, Green Lantern ist ein echt schlechter Film. Ja. Stimmt. Ach ja, gut. Machen wir eigentlich noch einen Podcast? Heute? Ich komm. Nee. Gut, dann werde ich noch schnell los, dass ich die erste Staffel von Boardwalk Empire. Ja, und? Sag mir, weil das steht echt fett auf meiner Liste. Unterwältigt war. Ja? Also ich unterwältigt. Unterwältigt, ja. Oh. Ich habe mich wirklich bemüht, es sind ja auch tolle Schauspieler, Steve Buscemi und so, und wie heißt sie, Kelly MacDonald, glaube ich, diese Schottin, die auch die in Gosford Park und in No Country for Men mitgespielt hat. Alles wunderbar, aber es kam die ganze Zeit überhaupt kein Sinn von Dringlichkeit auf. Es war so die ganze Zeit, ich habe nie geglaubt, dass irgendjemand wirklich in Gefahr ist. Und wenn, also es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben es in der Marathonsitzung mit Isabel Kreitz und Stefan Voss geguckt und es war auch so allgemein die Meinung, dass es nicht so richtig gezogen hat. Madame Kreitz konnte einen Film, der in den 30er Jahren spielt, nicht gutieren. Ja. Dann muss es wirklich relativ schlecht sein. Also ich glaube, was ein Problem ist, also großartig ist zum Beispiel auch dieser Stuman, wie heißt der Serious Man gespielt hat. Ja. Weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, egal. Der spielt den Gegenspieler von Buscemi, aber kommt viel zu selten vor. Und sind alles historische Figuren. Also Al Capone spielt mit als junger Typ. Lucky Luciano spielt mit. Und die Stuhlmans Figur heißt irgendwas mit Rothstein oder sowas. Auch eine Gangstergröße. Das Problem ist, du kennst ja all diese Figuren auch schon. Also glaube ich, dass das Problem ist. Und das heißt, dadurch geht so ein bisschen Spannung auch verloren, weil du weißt, Al Capone wird mal der Boss aller Bosse werden. Ja. Und er wird nicht in der nächsten Einstellung erschossen werden oder zu Tode geprügelt werden. Okay, ja. Und Lucky Luciano hat auch noch eine lange Laufbahn vor sich. Und ich habe nicht verstanden, also Steve Buscemi ist der korrupte Schatzmeister von Atlantic City. Also eigentlich der herrschende Mann, noch vor dem Bürgermeister. Mhm. Und irgendwie schwebt da immer sowas rum. Vielleicht kommt ja raus, dass er die Bücher manipuliert. Aber irgendwie ist das alles nie wirklich eine Bedrohung, weißt du? Und es so plätschert das da vor sich hin mit irgendwie noch ein bisschen Erster Weltkriegstrauma. Aber alles nicht so, dass du denkst, oh Scheiße, was passiert als nächstes? Also dieser Effekt hat sich überhaupt nicht eingestellt, sondern wir haben dann halt, ja, gucken wir noch eine Folge und mal sehen, wann es losgeht und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na, jetzt gucken wir halt die letzte Folge, dann haben wir es wenigstens hinter uns. Und es war immer schön anzusehen, aber es kam nicht eben dieser Suchteffekt, den ich, jetzt habe ich gerade Game of Thrones geguckt, was ja nun wirklich irgendwie literarisch kein großer Wurf ist. Aber ja, da will man wissen, wie es weitergeht, wenigstens. Ja, was heißt literarisch? Der erste Roman ist so furchtbar stinklangweilig. Ah, okay. Und es wird im Endeffekt dadurch spannend, ich glaube, es ist das dritte Buch, weil zwei Bücher lang, 2000 Seiten lang Sachen aufgebaut werden, die dann im dritten abgefackelt werden. Dadurch ist es ganz interessant, aber ich hatte zum Beispiel auch kein Interesse, die Serie zu gucken. Also, auch mir macht die Serie Spaß. Also ich werde auch die zweite Staffel gucken. Bei mir fing ja bei Downton Abbey dieses Ding, wo du sagtest, das wird jetzt langsam zu einer Soap in der dritten, das fing bei uns irgendwie beim Gucken der zweiten Folge so auf der Hälfte an, wo wir gesagt haben, so, ey Leute, Moment mal, warum macht ihr so schnelle Zeitsprünge, weißt du, damit ihr irgendwie jetzt diese Geschichte soapig erzählen könnt. Und da ist eigentlich noch mehr drin, das fand ich ein bisschen schade. Also die erste Staffel finde ich wirklich perfekt. Die ersten paar Folgen der zweiten auch und danach wurde es ein bisschen schwierig, fand ich. Aber, aber Downton kann ich trotzdem empfehlen. Also wirklich, der Abschluss ist das zweite Christmas-Special nach der dritten Staffel. Da ist Da wird es dann schwierig. Ist Schluss mit dem guten Willen bei mir. Hat jemand von euch schon was von Hell on Wheels gesehen vielleicht? Oder gehört? Also ich habe nur davon gehört, bis jetzt aber noch nichts gesehen. Das ist eine TV-Serie. Sons of Anarchy, ne? Das ist was anderes. Nee, Hell on Wheels geht um den Bau der Eisenbahn in Amerika. Ist so eine Deadwood-Nummer quasi. Ach so, ja. Und die machen, also die Eisenbahn wird gebaut und da zieht eine Stadt mit immer. Weißt du? Weil du brauchst ja Leute, die verpflegen, du brauchst Touren und Verbrecher. Und in dieser Stadt gibt es Menschen. Und in dieser menschlichen Stadt gibt es Verwicklungen. Genau. Und ich könnte mir das relativ gut vorstellen. Die Kritiken sind teilweise hervorragend. Es sind Tom Noonan ist mit drin. Also geschrieben? Geschrieben. Die Creators sind Joe und Tony Gaten. Ich lasse mich gerade mal gucken, ob hier noch was über die steht. Die haben jetzt nichts geschrieben bis jetzt, was ich groß kennen würde. Okay. Absolut nicht. Es ist auf dem gleichen Network in Amerika wie Mad Men und Walking Dead. Also kann die AMC. Hat immerhin Colm Meaney aus Star Trek Next Generation. Und Deep Space Nine, glaube ich. Und Deep Space Nine. Die beiden drin, ja. Ach so, okay. Ja. Stimmt. Und in Con Air. Und den großartigen Tom Noonan mit Slapper drin. Ist er auch drin. Wegen mir. Also das war so ein Ding, wo ich gerne mal drauf gucken würde, aber ich bin ja nicht so jemand, der mir sich sowas aus dem Netz zieht, deswegen vielleicht. Nee, ich auch nicht. Ich gucke das dann. Wie gesagt, Game of Thrones habe ich jetzt in der Bücherhalle gefunden. In der DVD-Bibliothek. Ja, wir haben ja jetzt einen Blu-ray-Player und dadurch habe ich das Angebot. God damn! Ich bin neidisch. Okay, gut. Ja gut, also wie gesagt, jedenfalls, ich habe mich eigentlich sehr auf Boardwalk Empire gefreut und dachte, das kann doch toll werden und war dann ziemlich enttäuscht, tatsächlich so enttäuscht, dass wir dann auch entschlossen haben, uns nicht die zweite Staffel reinzutun. Aber da wird's gut. Vielleicht ist die zweite ja dann endlich gut oder so, aber man weiß es nicht. Aber ja, also würde mich interessieren, guckt euch das mal an, wenn ihr Bock habt, und dann können wir ja nochmal drüber reden. Okay, gerne. Kommt Nomi heute eigentlich? Die wollte, ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Mach mal die Abschlussmusik und dann wird sie gleich sich einschalten. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und entschuldigen Sie alles, was wir gesagt haben. Einfach Entschuldigung. Einfach nur Entschuldigung. Es tut uns auch wirklich, es tut mir wirklich von Herzen leid, aufrichtig. Direkt weh. Ja. So läuft die Musik schon. Ja. Am Anfang habe ich sie gehört.